Jesus' name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We will continue with our message, which is the Holy Spirit. Es geht weiter mit der Botschaft über den Heiligen Geist. Amen. Amen. The Holy Spirit is the power of God. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. When Jesus was living, als Jesus hier auf Erden war, when he was about to go, bevor er gegangen ist, he introduced the Holy Spirit to us. Hat er uns den Heiligen Geist vorgestellt. He said he will not leave us without the Comforter. Hat gesagt, er wird uns nicht zurücklassen ohne einen Beistand. He said the Comforter will come. Der Tröster wird kommen. That will lead us into all truth. Der uns in alle Wahrheit einleitet. There are a lot of lies everywhere today. Es gibt viele Lügen auf dieser Welt. There are a lot of doctrines everywhere. Es gibt viele Lehren auf dieser Welt. You know, churches, denominations, they have their different doctrines. Haben ihre eigenen Lehren. But only Christ, you know, the truth, that die is Wahrheit, Christ himself. Jesus Christus. The truth, die Wahrheit. He is his own doctrine. Jesus Christus ist seine eigene Lehre. Amen. Amen. He has his own doctrine. Er hat seine eigene Lehre. Which is the truth. Und das ist die Wahrheit. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Let us allow the Holy Spirit to help us to know the real truth. Lass uns zulassen, dass der Heilige Geist uns die wirkliche Wahrheit offenbart. We are to allow the Holy Spirit to help us to know the real truth. Wir müssen zulassen, dass der Heilige Geist uns hilft, die Wahrheit zu erkennen. Without the real truth. Denn ohne die Wahrheit. You know, let me put it this way: without the Holy Spirit. Ohne den Heiligen Geist. Without the help of the Holy Spirit. Ohne die Hilfe des Heiligen Geistes. Praise the Lord. Hallelujah. We all be confused today. Wenn wir alle verwirrt. You know, there are different churches everywhere. Weil es viele Kirchen gibt. And there are so many. Amen. Amen. You know, from the beginning, Satan's lies have been the same. Von Anfang an waren die Lügen des Teufels gleich. Satan's lie, how he deceives so wie er Leute hintergeht und betrügt. That is how he deceived people today. Wie er es mit Eva gemacht hat, so macht er das auch heute. It has been from the beginning. You know, it has been there. It's still the same today. Es sind immer noch die gleichen Wege. He will tell you there is no God. Er wird dir sagen, es gibt Gott nicht. He will tell you there is no Satan. Er wird dir sagen, es gibt den Teufel nicht. Some people don't believe there is Satan today. Es gibt ein paar Leute, die nicht glauben, dass es den Teufel gibt. You know, if you believe or not, du es glaubst oder nicht. The Bible calls Satan the destroyer. Die Bibel nennt den Teufel den Zerstörer. He said he come to steal, to kill and to destroy. Die Bibel sagt, dass der Teufel kommt, um zu töten, zu stehlen und zu zerstören. Praise the Lord. Halleluja. If you look at the life of Job, for example. Zum Beispiel das Leben von Hiob. You know, Satan was even present there. Der Teufel war dort anwesend. He was even present. Er war anwesend. Amen. Amen. And you know, he's there today, everywhere. Und er ist auch jetzt hier. You know, he might not kill you that you are still here. That you are still here means you are still alive. The natural life. You are still having it. Er hat dich vielleicht noch nicht getötet, weil du jetzt immer noch hier lebst und but that does not mean you are living. Aber das heißt, dass du lebendig bist. You know that you are living here on earth does not mean you are living. Dass du hier auf Erden lebst, heißt nicht, dass without du lebendig Without Jesus bist. Christ, you are a dead weil man. Ohne Jesus Christus bist du ein toter Mensch. Amen. The Holy Ghost is to help us to der Heilige Geist know all this. Muss uns helfen, das alles zu erkennen. Praise the Lord. Halleluja. Let us allow the Holy Spirit to help us to know the real truth. Lass uns zulassen, dass der Heilige Geist uns die wirkliche Wahrheit offenbart. Christ's truth is his doctrine. Die Wahrheit von Jesus Christus ist seine Lehre. There are a lot of doctrines everywhere. Es gibt viele Lehren. There are so many. Amen. Amen. Let us go to Mark 12. Markus 12. Mark 12. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We need the help of the Holy Spirit. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. If not, we cannot know the truth. Und werden wir die Wahrheit nicht erkennen. Amen. Amen. Mark 12. Markus 12. Doctrines everywhere. And viele Lehren. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 18. Markus 12, Vers 18. Look at what they were saying to Jesus here. Wirklich an, was Jesus zu Jesus gesagt hat. They come unto him, the Sadducees. We say there is no resurrection. And they ask him, saying, Master, Moses wrote unto us, if a man's brother die and leave his wife behind him, and leave no children, that his brother should take his wife. You know, this is a doctrine. Das ist eine Lehre. Amen. Yeah. And raise up seed unto his brother. Verse 20. Now there were seven brethren, and the first took a wife, and dying left no seed. And the second took her, and died, neither left he any seed. And the third likewise. Verse 22. And the seven had her, and left no seed. Last of all, the woman died also. Verse 23. In resurrection, therefore, when they shall rise, whose wife shall she be of them? For the seven had her to wife. You know, this is a doctrine that people believe. Das ist eine Lehre, an die Leute glauben. That, you know, there is marriage in heaven. Dass die Ehe im Himmel gibt. You know, they are not asking Jesus. Sie fragen Jesus. Somebody, a lady, marrying brothers one after the other. Eine Frau, die mehrere Brüder geheiratet and hat. And at the end, whose wife is he going to be? Wessen Frau wird sie denn am Ende dann sein? Praise the Lord. You know, Jesus is not. It's not about the natural things. Denn Jesus geht es nicht um die natürlichen Dinge. He came purposely for his own word. Er kam für sein eigenes Wort. The natural world is not Christ's world. Die natürliche Welt ist nicht die Welt von Christus. This natural world die natürliche has Welt, their own ways. Die haben ihre eigenen Wege. They have their own doctrine. Ihre eigene Lehre. They have their own system. Ihr eigenes System. They have what they want to believe. Sie haben das, was sie glauben möchten. But Christ's word itself has its own way. Aber das Wort von Jesus Christus hat seine eigenen Wege. And people bring what is in this world and they want to make it that of God. Aber Leute bringen ihre eigene Lehre und ihr eigenes Verständnis in das Wort Gottes. That is what religion is all about today. Und dann entsteht Religion. They bring things. Sie bringen Dinge. And I call it God. Menschliche Sachen und versuchen sie zu Gott zu bringen und dann nennen sie das Gott. Look at what Jesus said. Guck an, was Jesus hier sagt. 24. And Jesus answering said unto them, do you not therefore err, because you know not the scriptures, neither the power of God? That you don't know the scripture, you don't know ihr kennt the power die Schrift nicht, God. Ihr kennt die Kraft Gottes nicht. Your doctrine is not the scripture. Eure Lehre ist nicht nach der Schrift. Amen. Amen. Your doctrine is not the power of God. Eure Lehre ist nicht die Kraft Gottes. Your doctrine is flesh and blood. Eure Lehre ist Fleisch und Blut. John 6:63, the flesh and blood profit nothing. The flesh profited nothing. In Johannes 6:63 lesen wir, dass das Fleisch aber nichts nützt. You see, it is the spirit das ist der Geist, der lebendig macht. It is the spirit that gives life. Das ist der Geist, der Leben schenkt. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And Christ is spirit. Und Jesus Christus ist Geist. His word is spirit. Sein Wort ist Geist. His word is the truth. Sein Wort ist die Wahrheit. Christ's word das Wort von Jesus Christus from Moses' word. Ist anders als das Wort von Mose. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. I hope you know the difference between Christ's word and Moses' word. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. For when, verse 25, for when they shall rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage, but are as the angels which are in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. You know, we thank God there is no marriage in heaven. Wir danken Gott, dass es keine Hochzeit im Himmel gibt. And that is why if your marriage is not even working today. Wenn deine Ehe nicht funktioniert hier auf Erden. If you are believing God. Wenn du Gott glaubst. But depending on the Lord. And And your partner is not believing with you, your husband. Aber dein Ehemann oder deine Ehefrau nicht glaubt an Gottes Wort. No, there is no marriage in heaven. Es gibt keine Ehe. And it's temporary. Im Himmel. Amen. Nur für eine bestimmte Zeit hier auf Erden. You know, if you are living with somebody that always reject Christ, hate Christ, always, you know, rejecting Christ in different ways. Immer wieder verweigert. That we not want the truth. Die Wahrheit nicht möchte. That hate the truth so much. Die Wahrheit hasst. Ah, you are living there. You are the husband or you are the wife. Du bist der Ehemann oder die Ehefrau. Amen. You know that marriage is temporary. Diese Ehe ist nur für eine bestimmte Zeit. This should be your job. Das sollte eine Frage sein. That you are not going to be with that person even on that day. Du wirst nicht für immer mit dieser Person zusammen sein. Es ist nicht für auf ewig. The life. You know, don't this whatever is doing to you. Das ganze Genörgele, dieses Gemecker, all diese ganzen Sachen. The problem is giving you just temporary. Das ist nur für eine bedingte Zeit. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 26 he said, and as touching the dead, that they rise, have ye yet read in the book of Moses, how in the bush God spake unto him, saying, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but the God of the living. Er ist nicht der Gott der Toten, sondern der Gott der Lebendigen. Praise the Lord. Halleluja. Are we going to even preach about the dead today? Amen. Dead. Amen. We are not going there today. Amen. Heute ist das Thema nicht die Toten. The Bible here, you know, Jesus is saying here that God is the God of the living and not the God of the dead. Die Bibel sagt hier, dass Gott der Gott der Lebendigen ist und nicht der Toten. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. When Jesus talked about the Holy Spirit, als Jesus über den Heiligen Geist gesprochen hat, he was not after house. War er nicht hinter materiellen Dingen her. Er wollte kein Auto, kein Haus. Er wollte keine Kinder. You know, the beginning, you know, Genesis. In 1. Mose. When God created man. Als Gott den Menschen erschaffen hat. He said we are going, we should go and multiply. Hat er uns befohlen, uns zu vermehren. That was what he said. Das hat er gesagt. But today is not the same. Aber es ist nicht das Gleiche heute. Amen. It is no longer go and multiply. Die Mission ist jetzt nicht mehr, sich zu vermehren. It is no Christ. Sondern Jesus Christus zu erkennen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. When Jesus talks about the Holy Spirit, wenn Jesus Christus über den Heiligen he Geist redet, after things, ging es ihm nicht um Dinge, die after er haben wollte. Money, house, es ging nicht um Geld, um no, children, Häuser, um Familien. He was after his own kind of joy. Ihm ging es um seine Freude. His own kind of peace. Um seinen Frieden. His own kind of word, the word, his own word. Sein eigenes Wort. He was after his own kind of everything, he have his own kind, amen. That is Galatians 5:22 and 23. Das lesen wir in Galater 5 über die Frucht des Geistes. Because you can have all the money in this world and still never have joy. Trotzdem, du kannst das ganze Geld auf dieser Welt haben, aber dennoch hast du keine Freude. You can have all the children in this world and still never have a child. Und dennoch hast du kein Kind. Praise the Lord. Hallelujah. You know you can have all the children in this world. All die Kinder auf dieser Your Welt. Your children can be 100, but you don't have any child. Du hast 100 Kinder, aber du hast kein Kind. You know what Christ called children? Was Christ Kind? And what the natural world called children? Was diese natürliche Welt Kinder nennt, ist nicht gleich. And that's why you know things of this world should not bother our children. Sollten so, darüber sollten wir uns keinen Kopf machen als Kinder Gottes. Praise the Lord. Amen. Amen. You can have all children in this world and never Kinder have peace haben, and never have keine rest. Frieden, keine Ruhe. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In John 16, Jesus called the Holy Spirit the Spirit of Truth. In Johannes 16. Let's go to John 16. Nennt Jesus Christus den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit. We know this very place very well. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Go to John 16. Johannes 16. Please. Amen. Amen. John 16. Praise the Lord. Verse 13. He said, howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he called the Holy Spirit the Spirit of truth. Nicht den Heiligen Geist, den Geist der Wahrheit. He called the Holy Spirit the Spirit of truth. Der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit. Praise the Lord. And not the Spirit of lies. Und nicht der Geist der Lügen. And that is why, you know, if what you are hearing is lies, wenn du Lügen hörst, the Holy Spirit cannot help you. Kann der Heilige Geist damit nicht arbeiten. He can only work with the truth. Er kann nur mit der Wahrheit arbeiten an dir. It is so hard for even God's children to believe the truth today. Aber es fällt Kindern Gottes schwer, die Wahrheit zu glauben. It is very hard. Es fällt ihnen sehr schwer. Because the truth never makes any sense. Macht keinen Sinn. Amen. Amen. Just like 1 Corinthians 1. Die 1. Korinther 1. Amen. If you look at this very place that we have just read, let us finish the verse. It says, howbeit when he, the Spirit of truth, is Vers come, 13. He will guide you into all truth. We are not confused today. Wir sind nicht verwirrt. That there are many churches, there are many doctrines. Weil es so viele Lehren und so viele Kirchen gibt. Why? Because we have the Holy Spirit. Weil wir den Heiligen Geist haben. That help us to know the truth. Die Amen. Wahrheit erkennen lässt. We are not confused. Das verwirrt uns you know, nicht. We are not, you know what, how, you know, hearing different things about God, about Jesus. Then I'm saying, what am I going to believe? Wir sind nicht verwirrt, weil es so viele verschiedene Meinungen zu Jesus Christus gibt. Praise the Lord. Amen. Jesus said it here. Jesus sagt he es said hier. When the Spirit of truth wenn is der come, Geist der Wahrheit kommt. He said he will guide you into wird er uns leiten in alle Wahrheit. Not some truth, but nicht nur in einige, sondern in alle. You need the Holy Ghost to help du brauchst den Heiligen truth. Geist, der dir hilft. Amen. Amen. There are too many lies. Denn es gibt zu viele Lügen. Then he said, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he will show you things to come. Praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit is very important. Der Heilige Geist ist sehr wichtig in unserem Leben. Very, very important. Sehr wichtig. There was the time of the Father. Es gab die Zeit des Vaters. There was the time of the Son. Die Zeit des Sohnes. And this time is the time of jetzt the Holy Spirit. Leben wir in der Zeit des Heiligen Geistes. He came. You know, God introduced and gave us Jesus. Gott hat uns Jesus Christus vorgestellt. And God and Jesus introduced the Holy Spirit and gave us the Holy Spirit. Und Gott und Jesus haben uns den Heiligen Geist vorgestellt. They introduced the Holy Spirit to us. Sie haben uns den Heiligen Geist vorgestellt. And the Holy Spirit today is to fulfill what God wants to be fulfilled. Muss den Willen Gottes ausführen. The Holy Spirit is not here because of you. Der Heilige Geist ist nicht hier wegen dir. He's here because of Christ. Er ist hier wegen Christus allein. He's here because of the true God. Er ist hier wegen dem wahrhaften He's Gott. Here to fulfill the work of God. Um den Willen Gottes and that is why it is not what you want, it is what the Holy Ghost wants. Deswegen ist es nicht das, was du willst, sondern das, was der Heilige Geist will. And that is why you are to see Jesus. Deswegen musst du Jesus sehen. Always see Jesus. Du musst Jesus sehen. Because the Holy Spirit is here because of Jesus. Weil der Heilige Geist ist nur hier wegen Jesus. If you read further here, Jesus said, he said in verse 14, he said, he shall glorify me. Hier steht, er wird mich verherrlichen. It's not, you know, the Holy Ghost is not going to glorify you. Der Heilige Geist wird nicht euch verherrlichen. He is going to glorify Jesus. Er wird Jesus verherrlichen. Because it is all about Jesus. Weil es nur um Jesus geht. Amen. Amen. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, it is so hard for God's children to believe the truth today. Es fällt den Kindern Gottes schwer, die Wahrheit zu glauben. Because the truth doesn't make any sense. Weil die Wahrheit keinen Sinn macht. Because the truth, you know. Jesus said in Luke Before we go to 1 Corinthians, let us go to Luke. Luke 4. Amen. Lukas 4. Luke 4. Praise the Lord. Hallelujah. Go to Luke 4. Lukas 4. Verse 18. Vers 18. We still need it later, but let us go there now. Amen. Amen. Jesus is the one speaking here. Jesus spricht hier. He said, the Spirit of the Lord is upon me. Because he had. Are we there, please? Mm-hmm. Anointed me to preach the gospel to the poor. You know, what does the poor need? Was brauchen die Armen? The poor need the gospel. Die Armen brauchen die frohe Botschaft und nicht Geld. The truth is that the poor need the gospel. Die Wahrheit ist, dass die Armen das Evangelium brauchen. The poor need money. Weil die Lüge ist nämlich, dass die Armen Geld brauchen. The poor need clothes. Die Armen brauchen Kleidung. The poor need houses. Die Armen brauchen ein Dach über dem Kopf. Give them clothes, they will still be poor. Gib ihnen Kleidung. Give them money. Gib ihnen Geld. They will still be poor. Also, sie werden immer noch arm sein. You know, give them whatever, you know, give them the things of this world. Gib ihnen die Dinge dieser Welt. Praise the Lord. Hallelujah. But here Jesus said. Jesus sagt aber. He said to. He had anointed me to preach the gospel to the poor. Er ist gekommen, den Armen die frohe Botschaft preaching zu verkündigen. Preaching the gospel to the poor is the truth. Das ist die Wahrheit. Giving money to the poor. Is the lie. Geld den Armen zu geben, das ist eine Lüge. Praise the Lord. Halleluja. You know, you can give them things. Du kannst ihnen Dinge geben. It's a matter of time. Das ist eine Frage der Zeit. But give them Jesus. Bis es wieder vergeben. Jesus never ends. Aber gib ihm Jesus. He never finished. Was he is the same yesterday, today and forever. Das bleibt gleich, weil you know, er der gleiche gestern, heute und immer. He is what, you know, he is the one that will. Even after here, he's still there. Selbst nach diesem Leben ist er immer noch da. They remain God's children forever. Du bleibst ein Kind Gottes für immer. Today, the world they pursue is not for them, is to give them money. Ist hinter Geld her. For them is to give them, you know, what they want to give them. Man will den Menschen das geben, was the sie wollen. The world today they are looking for peace. Die Leute, die Menschen suchen nach Frieden. Where there is no peace. Wo es aber keinen Frieden gibt. The only true peace is der Christ. Der einzig wahrhaftige Frieden ist he Christus. He is the Prince of Peace. Er ist der Friedefürst. There is no peace without Jesus. Es gibt keinen Frieden auf peace Jesus without Jesus is fake peace. Frieden ohne Jesus Christus ist ein falscher Frieden. Amen. Ein vergänglicher Frieden. And that's why they might call it peace today. Sie nennen das before Frieden. You know it, there is another war. Es herrscht wieder Krieg. The only peace. Der einzige is Christ Frieden himself ist Jesus alone. Christus selbst. Let us go to 1 Corinthians 1. Amen. 1. Korinther 1. Praise the Lord. Hallelujah. Today we will not. I don't want us to stay too long because of things we have to do. 1. Korinther 1. 1 Corinthians 1. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 1 Corinthians 1. Amen. Amen. From verse 17. The truth doesn't make sense. Die Wahrheit macht keinen Sinn für viele Menschen, aber es ist dennoch die Wahrheit. Es ändert nichts. You know, preach the gospel to them. Predige das Evangelium zu ihnen. You know, stop giving them things. Give them Jesus. Dinge zu ihnen, sondern Jesus zu geben. Jesus never finished. Jesus geht nicht aus. It's Jesus that will give them things. Jesus wird sie versorgen. It's Jesus that will give them money. Jesus wird ihnen das Geld geben. It's Jesus that will give them food. Jesus wird ihnen das Essen geben. You know, when you give them, wenn du ihnen das they gibst, praise you. Wenn sie dich they sing your preisen, praise. Sie werden dich feiern. And you know, to sing your praise is evil. Aber dass man dich dann feiert, das ist bösartig. You praise only Jesus. Nur Gott soll gelobt werden. You praise nur er only allein Christ. Ist Gott. Allow Christ to be praised and not you. Werden, nur er allein ist Gott. Religion er soll gepriesen sein, werden und nicht der Mensch, weil in Amen. Religion geht es darum, Menschen zu erhöhen und Menschen zu feiern. The natural world today is all about praising. Der Welt geht es immer darum, people. Irgendjemanden zu feiern. Give them money, they will praise. Gib ihnen Geld, dann wird man dich feiern. Give them Jesus. Gib ihnen aber Jesus. Allow Jesus to, damit Jesus to just, to just to walk in their damit Jesus in ihrem Leben they lebt, praise Christ. Dann werden sie auch Jesus feiern. Praise the Lord. Halleluja. From verse 17. He said, for Christ sent me not to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the word, the cross of Christ, should be made of none effect. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved it is the power of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The truth is the power of die God. Wahrheit ist die Kraft Gottes. For to them that the answer to them is foolishness. Es ist Dummheit. You know, they will not believe it. Sie glauben es nicht. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The truth is foolishness to them. Wahrheit ist Dummheit für sie. But for us, it is the power of für God. Uns ist es die Kraft Gottes. Then in verse 19, if we read it further. Amen. Amen. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise. I will bring to nothing the understanding of the prudent. Where is the wise? Where is the scribe? Where is the disputers of this world? Had not God made foolish the wisdom of this world? For all that in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. Praise the Lord. Hallelujah. With the natural wisdom, you can never know God. Mit der natürlichen Weisheit kannst du Gott nicht erkennen. With your degree, you can never know Christ. Mit deinen Abschlüssen wirst du Gott nicht erkennen. You know, put all your, you know, the professor together. All die Titel kannst du zusammenhäufen, aber es wird dir nicht helfen, Christus zu erkennen. Because you know to know Christus zu erkennen. To know the natural, you know this natural education, without this education, Bildung. It's coming from your mind. Es kommt aus deinem Verstand. And not from the spirit. Aber nicht aus dem Geist. To know God is of the Gott spirit. Zu erkennen ist geistlich. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Verse 21. For after that, in the wisdom of God, the world by wisdom knew not God. God have his own wisdom. Gott hat seine eigene Weisheit. And the natural world have their own wisdom. Und die natürliche Welt hat ihre Weisheit. The truth is God's wisdom. Die Wahrheit ist Gottes Weisheit. Praise the Lord. Hallelujah. The truth that Jesus came to die Wahrheit, preach to us, die is Jesus the wisdom geprägt hat, of God. Das ist die Weisheit Gottes. Amen. Amen. He said, it pleased God by the foolishness of preaching to save them that believe. You know, they see it as foolishness today. Für sie ist es Dummheit. You know, preaching, just preaching. Einfach nur zu predigen. Just pray, then you are einfach now beten, a child of God. Und dann ist man ein Kind Gottes. You know, they don't even believe it because it's just too simple to believe. Weil es zu einfach ist. You know, just pray, now your name is now written einfach in heaven. Beten, und dann ist dein Name im Himmel geschrieben. Just pray the prayer and you are no longer the child of the devil, but you are now a child of God. Nicht mehr ein Kind des Teufels, sondern ein Kind Gottes. That prayer alone is einfach nur ein Gebet. That prayer is spirit. Aber dieses Gebet ist geistig. It is not flesh and blood. Es ist nicht Fleisch und Blut. And that is why it's so powerful. Und deswegen ist es so kraftvoll. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He said, but if you believe it, wenn du das glaubst, you are to believe the prayer. Du musst an das Gebet glauben. Amen. Amen. You are to believe you are a du musst child glauben, of God. Dass du ein Kind Gottes bist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. I want to quickly use one example. Ein Beispiel habe ich of the truth. Über die Wahrheit. The Lord gave me this very place. Der Herr hat mir barrenness. Dieses Thema Unfruchtbarkeit. Barrenness. Unfruchtbarkeit. The natural world have their own barrenness. Die natürliche Welt hat ihre Unfruchtbarkeit. Christ's world have its own barrenness. Und in Christus gibt es auch eine. For us, we should be after the Christ's world. Wir sollten hinter dem sein, was Jesus Christus möchte. You know, we are so much of this natural world. Aber uns geht es immer noch so sehr um diese Welt. You know, we pursue that of the natural world. Wir sind hinter den Dingen dieser Welt. The natural people, they are after the natural world. Die natürlichen Menschen sind hinter der Welt. And it is so sad that God's children, they are after the natural world. Es ist traurig, dass auch Kinder Gottes hinter der Welt. We desire what they desire. Die Menschen haben die gleichen Wünsche. We pursue what they pursue. Haben die gleichen Ziele. We have the goal. Our goal is to, you know, their goal is also our goal. We are to allow it to be so different. Wir müssen zulassen, dass es anders ist. Amen. Amen. In 1 Timothy 1, 2. 1 Timotheus. First line. The writer of Timothy. Amen. Amen. 1 Timothy 1, 2. 1 Timotheus 1, Vers 2. He said unto Timothy. Look at. Unto Timothy, my own son. Amen. Amen. Please listen. 1 Timotheus 1, Vers 2. Can somebody help us to this? Jenny, can you help me to this? Vers 2. Und Timotheus, mein echtes Kind im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, unserem Vater, Christus Jesus, unserem Herrn. Praise the Lord. Unto Timothy, my own son, in the faith, grace, mercy, and peace from God, our Father, and Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. My own son. Mein eigener Sohn. You see what he called Timothy. Praise the Lord. Amen. But in the natural world, we say Paul did not have any. Und wir sagen, er, Paulus hatte keine Kinder. But he believed he had Aber a son. Er hat geglaubt, dass er einen Sohn hat. He is not a son in respect. Nicht ein Sohn nach dem Fleisch. He is son in the spirit. Sondern ein Sohn im Geist. The son in the spirit should be the real son. Und der Sohn im Geist sollte der wahre Sohn truth. Sein. Amen. Der echte Sohn. And not of the flesh. Amen. Und nicht vom Fleisch. We are God's children. We have to learn to live according to the spirit. Kinder Gottes müssen lernen, im Geist zu leben. The just shall live by faith. Die Gerechten Is somebody understanding? Nach dem Glauben leben. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. The same is also in 2 Timothy 1. Look at 2 Timothy 2. Timotheus. There are many places here. Amen. Amen. 2 Timothy 1, verse 2. 1, Vers 2. He said, to Timothy, my dearly beloved son. Oh, Daddy, thank you. And Timotheus, mein geliebtes Kind. Places. It takes me always to the Spirit. Amen. Amen. He takes me always to the Spirit. Diese Stelle erinnert mich immer an den Geist. You know, Gottes. He reminds me of all of you. Es erinnert mich an euch. God's children. An die Kinder Gottes. That I believe they are my children. Das, ich glaube, dass ihr meine that Kinder I believe we are one family. Dass wir eine Familie sind. Why? Because of Jesus Christ. Wegen Jesus Christus. Because of the blood of Christ. Wegen dem Blut von Jesus that Christus. That is thicker than the natural blood. Das natürliche Blut. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Look at chapter 2 also. 2 Timothy 2. Timotheus 2, Vers 1. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. You see, it's not just once. No, he's saying it again. Er sagt das immer wieder und you wieder. You see, my son, my son, my son. Mein Sohn, mein Kind. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, Timothy is going to tell Paul, thank you. Timotheus wird sich bei Paulus bedanken. He's going to tell Paul, thank you on that day. Er wird sich bei ihm bedanken. For being my father. Dass er sein Vater sein durfte. Amen. Amen. Thank you. You know, Jesus talked about saying thank you. Jesus spricht über Menschen, die sich bedanken werden, wenn wir im Himmel sind. Praise the Lord. Halleluja. In Matthew 25. Matthäus 25. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 25. Matthäus 25, 31. He said, when the Son of Man shall come in his glory, and all the holy angels with him, they shall he sit upon the throne of his glory. And before him shall be gathered all nations and all, and he shall separate them one from another, as a sheep divided his sheep from the goat. Sorry. As a shepherd divided his sheep from the goat. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Please be reading with me. Amen. Amen. Lies mir bitte nach. Verse 33. And he shall set the sheep on his right hand, but the goat on the left. Then shall the king say unto them on his right hand, come, you blessed of my father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Praise the Lord. Halleluja. You know, this verse 34 should help 34. You do something. Jesus said, inherit the kingdom that has been prepared for you from the foundation of the world. Das Reich erben, was vorbereitet worden ist seit Grundlegung der Welt. Before the world was changed. Bevor die Welt verändert wurde. It was, you know, God's kingdom was his kingdom. This the natural kingdom, the natural world was his world before the fall. Vor dem Sündenfall war diese Erde sein Königreich. Then after the fall, aber nach dem Sündenfall musste jeder mit seinem eigenen Amen. Königreich kommen, mit seiner eigenen the Welt. Natural world is not Christ's world. Die natürliche Welt ist nicht mehr die Welt von Christus. Der Teufel kontrolliert jetzt hier alles. The God of this world. Er ist der Gott dieser That's Welt. What the Bible called him. Das sagt die Bibel über ihn. For I, verse 35, he said, for I was hungry. And you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came unto me. Praise the Lord. Hallelujah. He said, then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee? And hunger, and fed thee, or thirsty, and gave thee drink. Where saw we thee, a stranger, and took thee in, or naked, and clothed thee? Or when saw we thee, sick, or in prison, and came unto thee? And the king shall answer, and say unto them, verily I say unto you, inasmuch as you have done it unto one of the least of these my children, my brethren, you have done it unto me. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. As much as you have done it for God's children. But he yes. did not say as much as you have done it to your natural children. Was hier ein dieser Brüder getan hat. Es geht um die Kinder Gottes und nicht um die Verwandten im Fleisch. Es geht nicht um deine biologischen Eltern. Oder um Freunde, die nicht Jesus Christus haben. Amen. Hier ist nicht talking about. He said as he is doing it for Christ. It is doing it for God's children. Es geht darum, es für Kinder Gottes zu tun, und dann tut man es für Christus. Inasmuch as you have done it unto one of the least of my brethren, of mine, and not out of the flesh. Praise the Lord. Hallelujah. It's time we start seeing the Holy Spirit alone. Es ist Zeit, dass wir den Heiligen Geist allein sehen. It's time we start seeing the Spirit world alone. Die geistliche Welt allein sehen. How do you see the spirit world? Wie sehen wir die geistliche Welt? Seeing Christ. Indem wir Jesus Christus sehen. And seeing God's children alone. Und Kinder Gottes sehen. You know, your family is Deine Familie Christ ist die it's Kinder the family Gottes. Of Christ. Familie von Christus. Amen. Amen. You better, please let us live how Paul lived. Lass uns so leben, wie Paulus gelebt hat. You know, Paul in this Bible, you know, he wrote a lot here. Paulus hat viel in dieser Bibel geschrieben. And you never see anything about the natural family. Und er hat so gut wie nichts über seine natürliche Familie gesagt. Some of us we want to talk about our cousin, our. Einige von uns wollen über unsere our Cousin nephew, sprechen, more than über Timothy. Unsere Neffen sprechen about Timothy. Mehr als über unsere About our natural mother, you know, about our natural father, about our sons and daughters in the flesh. Über unsere Familie, unsere Kinder, unsere Geschwister im Fleisch reden als über die in Christus. You know, Paul was having spirit, soul and body, just like you and me. Paulus hatte Körper, Geist und Seele. And he was living here on earth. Und er hat hier auf Erden gelebt. And I'm sure he had cousins. Und er hatte auch Cousins wahrscheinlich. Nephew, you know, but here yeah, nothing, you know, it's for them. It's all about God's children. Ihnen ging es einfach nur um Kinder Gottes. Where will it be all about God's children? Wann geht es dir nur um Kinder Gottes? Where will you see? You know, when I look around me, I see Jesus. Wenn ich um mich herum sehe. Who is the Jesus you see? Wer ist der Jesus, den du siehst? Praise the Lord. Hallelujah. There was a time that, you know, it was in the last two Last month or so, somebody was celebrating birthday here. Letzten Monat hat jemand hier seinen Geburtstag gefeiert. Ah, das ist Susie or so. You know, and I asked how many were there. Ich habe gefragt, wie viele Leute waren da. And some of us were not there. Einige von uns waren nicht dabei. And a lot of us said we went to our father's. Some went to their father's birthday. Und hatten sich entschlossen, zum Geburtstag von ihrem Vater zu gehen. And the Lord told me that when are we going to see his children as our family? Und er hat mich gefragt, wann werden wir seine Kinder als unsere Familie sehen? I'm not seeing the flesh, but see God's children as our family. Als unsere Familie sehen. You know, he said they choose to celebrate with their father. Sie haben sich entschieden, mit ihrem Vater zu sein. That is not even a child of God. Er war kein Kind Gottes. That is even, I don't know. That's amen. Das ist das, was er mir gesagt hat. You know, they choose to. And instead of choosing me. Ich hatte für mich zu entscheiden. Be there for me and not be there for your natural father. Seid da für mich und nicht für unseren. Be there for Jesus and not for be there for your natural friends. Und nicht für eure natürlichen Freunde. Not your natural brothers and sisters. Natürlichen Geschwister. Be there for Jesus. Seid da für Jesus. Choose. And you know, there was a time also you choose. You know, instead of the natural, you travel all the way because of Christ. Amen. Mm-hmm. For Christ's sake, it should be for Christ's sake. Um Christus willen sollte es sein. He wants us to take decisions. Er möchte, dass wir Entscheidungen treffen nach seinem Willen. Amen. Amen. It is only for Christ's sake there is nur um Christus willen, nur da Schutz. For the flesh's sake, there is no protection. Das ist kein Schutz. You endanger yourself. Du bringst dich in Gefahr. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. He said, "Where will my children? Wann werden meine Kinder see me alone? Nur mich sehen. And not see the flesh. Und nicht das Fleisch sehen." I told Mercy, did I not tell you? Praise the Lord. Halleluja. It is not my business what you decide on. Es ist nicht meine Sache, wofür ihr euch entscheidet. I am not the one going to judge you. Ich bin nicht die Person, die über euch richtet. I'm not the one going to see you. Amen. Let it be Christ alone. Lass zu, dass es nur Christus ist. You know, he's a jealous God. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Praise the Lord. Halleluja. You know, if you choose others wenn ich für andere and reject him, he's so jealous. Amen. Ist er eifersüchtig. He is a jealous God. That's what the Bible says. Das sagt die Bibel. Praise the Lord. Halleluja. If you read it continuously, amen. Yeah. Then in verse 14, then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, you cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You see, hell is not supposed to be for man. Die Hölle ist eigentlich nicht da für Menschen. It's supposed to be for the devil and his angels. Sie sollte eigentlich für den Teufel und seine Dämonen sein. Satan, we don't want to go aber there der Teufel will nicht alleine in die Hölle. He want to take people as er will much so as viele possible. Menschen wie möglich mit and a lot are rushing there. Und viele Leute kooperieren. They are following, they are cooperating with Satan. Folgen dem Teufel. Amen. In different ways. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise Jesus. Amen. Please, you can finish it on your own. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It is not just giving money to the poor. Wir sollen nicht nur Geld geben zu den Armen. You know, we were in Luke 4:18. Wir waren bei Lukas 4, 18. That said that he is anointed to preach the gospel to the poor. Dass Jesus gesalbt worden ist, um das Evangelium den Armen zu verkünden. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. So also it is not just visiting people. Genauso ist es nicht nur einfach Leute besuchen. It is not just visiting people in the hospital. Leute im Krankenhaus besuchen. It is not visiting people in the prison. Oder im Gefängnis besuchen. No, everything that are here, that we just all die Sachen, die hier aufgelistet it sind. It is not visiting them. Es geht nicht darum, sie dort zu besuchen. Is it Christ for Christ's sake? Ist es um Christus willen? Is it all about Jesus? Geht es hier nur um Jesus? Amen. People visit people Leute in besuchen hospital. Leute im Krankenhaus. It is not visiting them in the prison. Oder im Gefängnis. If you even look at Jesus, he did not visit John in the prison. Weil zum Beispiel Jesus hat Johannes, als Johannes der Täufer im Gefängnis war, hat Jesus ihn auch nicht im Gefängnis besucht. He did not visit John in the prison. Er hat Johannes den Täufer im Gefängnis nicht besucht. Amen. It is not about, you know, you go there, you are going there. Why are you going wenn there? Du dahin gehst, what are you going there weshalb to do? Gehst du dahin? What, you, what is your motive? What is your value? What is the desire? Was ist dein Ziel, amen. Wenn du dahin gehst? Praise the Lord. Halleluja. Jesus did not visit John in the prison. Jesus hat Johannes den Täufer nicht besucht im Gefängnis. We are to allow the Holy Spirit to help us. Wir müssen zulassen, dass der Heilige Geist uns hilft. To know the real truth. Die wirkliche Wahrheit zu erkennen. The real truth is not just visiting die wirkliche Wahrheit people. Ist nicht einfach nur Menschen besuchen. Or giving people money. Oder Menschen Geld geben, Geschenke geben. Praise the Lord. Amen. How we see things. Wie wir Dinge sehen. And how things affect us. Und wie Dinge uns angreifen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. If you can see Jesus, you will not see things. Wenn wir Jesus sehen, werden wir nicht andere Sachen sehen. If you can see Jesus, wenn wir Jesus things sehen, will not affect you. Werden Dinge dich auch nicht angreifen. If you invite me to any party, wenn du mich auch einlädst, to celebrate things with you. Mit dir zu feiern. If I see Jesus, wenn ich Jesus sehe, if you don't come, if I see Jesus, I will not be offended. Wenn ich dich einlade und nicht kommst, aber ich Jesus sehe, wird mich das nicht angreifen. Let our focus be Christ alone. Wir müssen zulassen, dass unser Fokus einfach nur Christus you know, ist. We can invite people wir können Menschen places. Einladen, zu Orten. You know, all this you need the Holy Ghost to help you. Aber wir brauchen den Heiligen Geist, um uns zu helfen. You know, we can invite people to places. Wir laden Menschen ein. The motive of the invitation. Und das Motiv dieser Einladung. Why you want them to be there? Deshalb wollen let wir, dass sie da alone. Sind. Lass du das Christus and if they come or not. Wenn sie kommen oder nicht. You know, if you see yourself, wenn du dich selbst siehst, it will be painful wird es schmerzhaft sein, wenn sie but if you see Christ, wenn du Christus siehst, it's a rejoicing all. Freu dich in allem. Praise the Lord. Halleluja. You will never see it as anything. Dann wirst du es nicht als Angriff you sehen. Will not, can, you know, for some people it can provoke some in people. Ein paar Leute wird es provozieren. Look at how you invite them, they never come. You do this, they never, you do this, you know. Du machst das und sie kommen. And even, you know, those that see the flesh. Und die Leute, die das Fleisch sehen, werden your das auch brothers and sisters that see Geschwister, the flesh, die das Fleisch that sehen, are watching you, die dich beobachten, that don't know things of the spirit, die Dinge des Geistes that is not about visiting. Die nicht wissen, dass es nicht um den Besuch an sich geht. Not about obeying my invitation. Oder meine Einladung. Accepting my invitation. Akzeptieren. It's about you having relationship es geht with Christ. Darum, dass du Beziehung mit Jesus Christus okay. hast. Dass du da bist, wo Jesus dich Praise haben möchte. Amen. You know, those ones, they will not even know the real, they don't know the real truth. They will point to, you see, how many times have you done something, they never come. Die Leute werden auf das Physische zeigen und sagen, guck mal, diese Leute, so oft machst du irgendwelche Veranstaltungen oder machst irgendwelche Feiern und die Leute sind nie da, um dich zu unterstützen. Yeah, we want to bring you into the flesh. Die wollen dich ins Fleisch bringen, dich provozieren, dich aufhetzen. Aber lerne am Geist zu leben. Praise the Lord. Halleluja. See Jesus alone. Sehe Jesus allein. Amen. Amen. And to see Jesus is to make things about Jesus. Heißt, Dinge auch über Jesus zu machen. Inject Christ into everything. Jesus in alles einfügen in unserem Leben. Inject Christ into everything. Jesus in alles einfügen. It is my life. That is just my life. Das ist mein Leben. And that is why I don't even remember to be sad. Ich erinnere mich nicht daran, traurig zu sein. Ich bin niemals traurig. I'm not happy because of things. Ich bin nicht glücklich wegen my joy is based on meine Christ. Freude basiert sich auf I don't even remember to be sad. Ich erinnere mich nicht daran, traurig zu Amen. Sein. Amen. You know, people have friends. Leute haben Freunde. Freunde, die sie immer anrufen. I don't even have anybody that ich habe niemanden, der mich immer anruft. I only have Christ. Ich habe einfach nur Christus. And you got children. Nee, Kinder Gottes. And I'm so, you know, I'm so satisfied. Und ich bin zufrieden. I'm so satisfied. Ich bin zufrieden. That is all about Christ. Dass mir nur um Jesus Christus geht. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Inject Christ into everything. Christus in alles einfügen. We will quickly go to some places and very soon we will close. Amen? Amen. Because of many things we have today. Amen? Amen. Let us look at Luke 5. Lukas 5. Luke 5. Amen? Amen. Let our concentration be of the Spirit. Unsere Konzentration soll auf dem Geist liegen. Luke 5. Lukas 5. Are we there, please? Let me see. Barbara will help us to read from 1 to 3. Lukas 5, 1 bis 3. Jenny will help us to read 4 and 5. Und dann 4 und 5. Amen. Amen. Mm-hmm. Soll ich? Ja. Es gab sicher aber, als die Menge sich zu ihnen drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen. Die Fische aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Volksmenge vom Schiff aus. Als er aber zu reden aufgehört hatte, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zusammenfangen hinunter. Und Simon antwortete und sprach zu ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht hindurch gearbeitet und nichts gefangen, aber auf dein Wort will ich das Netz auswerfen. Praise the Lord. Hallelujah. And it came to pass that as the people pressed upon him, in hearing the word of God, oh, Daddy, thank you. They were pressing upon him to hear the word of God. Die Leute haben gedrängelt, um Gottes Wort zu hören. He stood by the lake of Gennesaret and saw two ships standing by the lake, but the fishermen were gone out of them and were washing their net. And he entered into one of the ship, which is Simon's, prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus was a teacher. Jesus war ein Lehrer. He was a teacher. Er war ein Lehrer. Teaching. You know, teaching is what we need today. Lehren, das brauchen wir. And not just preaching. Nicht nur predigen. Amen. Amen. We need teaching. Wir brauchen Unterricht. Teaching go deeper. Denn der Unterricht geht tiefer. You see, it helps people to understand more. Es hilft Leuten, das besser zu verstehen. You know, if you say, I am a child of God. Wenn du sagst, ich bin ein Kind Gottes. That is preaching. Das heißt predigen. But if you let me help me to understand why I am a child of God. Das ist teaching. Das ist Unterricht, das ist Lehren. This teaching we all need today. Und das brauchen wir heute. But everywhere is all about preaching. Überall geht es nur noch ums Predigen. And people don't even know who they are. Und Leute wissen gar nicht, wer sie sind. Kinder Gottes kennen ihre Identität Amen. Nicht. Amen. Jesus was a teacher. Jesus war ein Lehrer. So also Paul was a teacher. Genauso wie Paulus war Amen. Ein Lehrer. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 4. Now when he had left speaking, he said unto Simon, launch out into the deep and let down your net for a draught. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, but without the Holy Spirit. Aber ohne den Heiligen Geist. They toiled all the night. Denn die ganze Zeit gearbeitet, aber ohne den Heiligen Geist. You know how many times we have walked all through. Wisst ihr, wie we have been walking with the flesh and arbeiten, the Spirit. Aber im Fleisch und nicht im we Geist. Never allow, we never introduce, we never invite the Holy Spirit. Wir laden den Heiligen Geist to help ein, us in our der uns hilft. Alltag, whatever we are decide in allem, was wir tun, jeder Entscheidung, die wir treffen, egal wie klein. Walking. Sie haben gearbeitet. They were walking here. Und am Hart gearbeitet. Said they toiled all the night. How many hours is in the night? Wie viele Stunden? They walk all hat eine Nacht. Night. Und sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Walking all through the night without the Holy Spirit. Aber ohne den Heiligen Geist. Be aware of the Holy Spirit all sei dem Heiligen Geist immer bewusst. Remind yourself, erinnere you dich daran, never dass alone. Du nicht alleine bist. One third of you is Jesus. Ein Drittel von dir ist Jesus. One third of you is Holy ein Drittel von dir ist der Heilige Geist. You are never alone. Du bist niemals alleine. Stop looking at the flesh. Schau auf das Fleisch. Stop looking at what people are seeing. Und auf das zu they hören, can see your was color. Leute sagen oder they sehen. Can see your beauty. Denn die Menschen sehen they can see Äußeres. Your country. Deine but what are you seeing? You deine see Hautfarbe, Jesus. Aber du siehst Jesus Christus. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And God children, they all see Jesus with you. Und Kinder Gottes sehen Jesus Christus they see mit dir. Jesus, sie sehen see. Den gleichen Jesus, den du siehst. Amen. Amen. You know, everything in this world belongs to my Father. Alles auf dieser Welt gehört meinem Vater. Amen. Amen. And no one can tell me get out. Und niemand kann zu mir sagen, verschwinde. Because everything belongs to me. Denn alles gehört mir. Amen. Amen. My Father is the creator mein of heaven Vater and earth. Mein Vater ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Amen. Amen. He created everything. Er hat alles erschaffen. Your Father never created anything. Aber ihr Vater hat nichts erschaffen. Satan never created anything. Hat nichts erschaffen. He is not a creator. Er ist kein Schöpfer. He only take what belongs to Jesus. Er nimmt nur das, was Jesus gehört und zerstört es oder dreht es. Auf den Kopf. Polluted, amen. Der verunreinigt ist. To bring people into his own world. Um Leute in sein Königreich zu locken. He said that they walk all through the night. Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. But there was no aber sie haben nichts gefangen. How many times have we worked wie oft day? Arbeiten wir so? Our job is so hard today. Unsere Arbeit ist so schwierig. You know, to work here in Deutschland hier in Deutschland zu arbeiten is so hard. Ist anstrengend. Three people's job will be one person's oft job. Die Arbeit von drei Leuten muss eine Person machen, um Geld zu sparen. But if you have Jesus, aber wenn du Jesus hast, he said, come unto me, all kommt you her zu mir, all die ihr mühselig beladen seid. Ich werde amen. Euch Ruhe geben. Remind you do that. Remind yourself of him. Erinnere dich an Jesus you Christus. Know, you know, the natural world today, they are used to stress. Aber die natürliche Welt, sie ist gewöhnt an Stress. It's like, no, if you are not even stressed, your job will stress you. Und wenn du nicht gestresst bist, wird ihre Art, ihr Tempo, ihre Worte werden dich stressen. But you remind yourself aber of du erinnerst dich an Jesus Christus. That is how you rest. So ruhst du dich amen. Aus. Amen. Remind yourself you are erinnere not dich alone. Daran, dass du nicht alleine that you are not the one doing that dass job. Nicht die Person, die he is the one Arbeit working for you. Jesus said, I work for you. Jesus sagt, ich arbeite für dich und du ruhst and dich how aus. Do you do that? Wie tun wir das? By reminding yourself of him. An Jesus erinnern. Amen. Amen. You will, you will, you will, you will, you will. I've noticed something with my daughter here. If she is walking, she's always singing. Amen. Always singing. Meine amen. Tochter, wenn sie arbeitet, dann singt sie dann. You know, a mind that rejoices can never know bitterness. Amen. Gedanken, die sich freuen, werden nicht bitter sein. You know, she's always she's doing in the kitchen. She always. Sie arbeitet in der Küche und sie singt dabei. You know, it's interesting. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You cannot be. You cannot be in faith and in fear at the same time. Du kannst in der Angst und im Glauben. You know anywhere you are, be praising him. Preise ihn. Have it in your mind. Habe Jesus in deinen Gedanken. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Verse 5 again. And Simon answering and said unto him, Master, we have toiled all the night. I have taken nothing. Nevertheless, at your word, I will lay down the net. And when they had this done, they closed a great multitude of fish, and their net broke. and they become unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. Praise the Lord. Hallelujah. Come and help us. Sie haben um Hilfe gebeten. That they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." You know, before this time, does he not know that he's a sinful man? Wusste er vorher nicht, dass er ein sündhafter Mensch ist? Amen. You know how things always, you know how people see things and want their true things, they now know, realize that this is Christ. Oft lernen Leute nur durch solche Situationen, wer sie sind und wer Gott ist. You know, five senses should not show us things. Aber die fünf Sinne sollten uns dann lernen sein. He is our Lord. Amen. For he was astonished, and all that were with him at the draught of the fishes which they had taken. And so was also James and John and the son of Zebedee. Amen. Amen. Which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, "Fear not, from henceforth thou shalt catch men, and no longer fish." Praise the Lord. Hallelujah. You know, you catch fish, you know, to catch men or fish, which is greater. Was ist größer, Menschen fangen oder Fische fangen? Praise the Lord. Hallelujah. Stop walking without the Holy Spirit. Hör auf, ohne den Heiligen Geist zu arbeiten. Know that there is the authority. Wisse, das ist that there is the Spirit. The powerful spirit in you. Das ist ein kraftvoller Geist in dir. Das ist der Heilige Geist. Things work according to your source. Dinge arbeiten nach deiner, funktionieren nach deiner Quelle. You see, things work according Dinge arbeiten to nach your deiner source. Quelle. You know, the problem here. Das Problem hier. You know, the problem Peter was facing. Das Problem, was Petrus hatte. Was not the sea. War nicht der See. It was not, there was no fish. Es war nicht, dass es keine Fische gibt. It was, there was, he was not aware of the truth. Das Problem war, dass er sich der Wahrheit nicht bewusst war. He was not aware of the Holy Ghost. Er war sich dem Heiligen Geist nicht bewusst. Can somebody get it? You know, the problem was not, now that's why the problem is not that problem you are facing. Deswegen ist das Problem nicht das Problem, was du vor the Augen problem hast. Is, das Problem ist, where is your focus? Wo liegt dein Fokus? Where is your attention? Wo sind deine Augen? The problem is not they are giving you five people's job to do. Das Problem ist nicht, dass du überarbeitet bist. It is true in the natural world. In der natürlichen Welt, five people work to do is hard. Dass man for one person to Aufgaben do. Von fünf Leuten übernehmen but that is not your problem. Ist schwierig, aber das ist your dein Problem. Your problem is not Problem, the world, the job is to be. Ist nicht die the problem is where is your focus. Sondern das Problem ist, wo liegt dein where Fokus? Is your attention? Wo ist deine Aufmerksamkeit? Amen. Who is your source? Wer ist deine Quelle? Who is the one doing the job? Wer ist derjenige, der diese Arbeit tut? Are you the one doing the job tust du diese Arbeit oder ist der Heilige Geist, der diese Arbeit tut? Ist es Christus, der die Arbeit tut? Who is understanding? Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The problem was Peter was not connected. Das Problem war, dass Petrus nicht verbunden war. You know, our problem today is that we are not connected. Wir nicht verbunden sind. We are unable to remind ourselves of Christ in an Christus immer zu erinnern. We remind ourselves that we, you know, it is not about this job. Das ist nicht um diese Arbeit. That is so, it's so hard to die do. So anstrengend ist. It is about who is walking es geht through um me. Jesus, der in mir und will durch I mich arbeitet. Will I see him? Or will I see werde ich the Jesus job? Sehen oder werde ich die Arbeit sehen? Will I see him or werde ich see Jesus the job? Sehen oder diesen Arbeitsbereich? If you see the job, the job is so many. Beruf diese Arbeit siehst, dann wirst du überwältigt. If you see the job is so hard. Dann ist es anstrengend. But if you see Christ, wenn du Christus siehst, Christ will do the job. Christus wird das Werk tun. And you are resting. Und du wirst dich ausruhen. Amen. Amen. Remind yourself of erinnere Christ dich always. An Jesus Christus und das ständig. It was when he now listened to him. Als er dann Jesus zugehört he now connect Christ to und Christus him. Mit ihm verbunden you know, he now see Christ. Er hat Jesus gesehen. So then, you know, Peter listened to the voice of Jesus. Petrus hat der Stimme von Jesus Christus gehört. Und er hat And so also we are to listen. Und so müssen wir auch zuhören. To his word. Seinem Wort zuhören. His voice that seiner Stimme zuhören, die ständig zu uns spricht. How do you do that? Wie tun wir das, indem wir uns an ihn ständig erinnern? Amen. Amen. Your focus should be your source. Dein Fokus sollte eine Quelle sein. What you are going to achieve. Und nicht das, was du erreichen wirst. No, God give us a job to do. Wenn Gott uns eine Aufgabe gibt, we are fond of pursuing the achievements. Sind wir sehr schnell darin, sehr verbissen, diese Dinge zu tun. It's like this ministry, for example. Diese Gemeinde zum Beispiel. You know what he gave me to do? Was er mir gegeben hat? He said I should go and preach his gospel. Er hat gesagt, ich soll sein Wort verkünden. I should go and teach his children. Ich soll seine Kinder lernen. He did not tell me to bring millions of people. Er hat gesagt, ich soll Millionen von he Menschen did not tell me to bring hundreds of people. Er hat gesagt, ich soll Hunderte he von did Leuten. Not tell me amount. Er hat mir keine Anzahl von he Leuten said, genannt. I should go and preach. Er hat gesagt, ich soll einfach nur predigen That's lernen. All. Und das war's. So. If it is one, wenn es eine Person ist, that's not my business. Dann ist das so. Can you get it? If there are so many, that is not my business. Von Leuten, ist es my business, no, he is my source. Er ist meine Quelle. Then I listen to him. Ich höre ihm zu. I hear what he wants me to das, do. Was er and sagt. I do it. You amen? I don't go according to the world system. Ich gehe nicht nach dem Weltsystem. The world system will be looking for how many people? Wird nach Leuten the world system will be looking for, you know, the achievement. Das, die, branches upon branches. Amen? Die Errungenschaften, die Praise Ziele. The Lord. You know, I heard a man. There was a man that told me, said, I met him outside. He said, is it not sad that the churches are just there, nobody there? I said, it is not sad. I said, you know what is sad? That people don't know Jesus. It's not about the churches. Es geht nicht darum, dass Gemeinden leer stehen. Es geht darum, dass Leute Jesus Christus nicht erkennen. It's not about the church. The church is just... You know, the church is not die Kirche ist nicht ein Gebäude. The church is the people. Die Kirche sind die Menschen. You know, the people, the church can be so filled up. Die Kirche kann voll sein, aber da ist Jesus nicht. Amen. Ja. Praise the Lord. Yeah. We have to allow our focus to be Christ. Zulassen, dass unser Fokus auf Christus liegt. And where your focus, if your focus und is wenn Christ, dein Fokus auf Christus will liegt, dann wird der Heilige Geist dich auch führen. The Holy Ghost will der Heilige Geist make the connection. Wird dich verbinden. Er wird dein Helfer sein. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. In Acts 1, go to Acts 1. Apostelgeschichte 1. Praise the Lord. Hallelujah. Acts 1. Apostelgeschichte 1. We read from verse 4 to 8. 4 bis 8. We were here on Wednesday, amen? Amen. So today again, I be assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father. We said, he, you have heard of me. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Praise the Lord. Hallelujah. He said, don't work for me until you receive the power arbeitet from für mich nicht, erst wenn ihr die Kraft von oben bekommt. Though you are a believer. Auch wenn ihr glaubt. Amen. Though your spirit is saved. Wenn euer Geist errettet ist. You know, there is a difference between your spirit is saved. And you are in the spirit. Es gibt einen Unterschied zwischen dein Geist ist errettet und du wandelst im Geist. The spirit can be in you. Der Geist kann in dir sein. But you are not in the spirit. Aber du bist nicht im Geist. Amen. Amen. Salvation, to be born again, is the spirit is in you. Wiedergeboren zu sein heißt, dass der Geist Gottes in dir ist. Baptism of the Holy Spirit means you are in the spirit. Aber, dass du beim Geist bist. Jesus said, I will be in you. Jesus sagt, ich werde in euch sein und ihr werdet in mir sein. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Is that not wonderful? That anything coming to you. Alles, was auf before kommt, it gets to you, it must first of all get to Jesus. Muss erstmal an Jesus vorbei. Amen. Amen. Anytime you look around, you see Jesus. Um uns herum schauen, because you are in him. Weil wir sind in ihm. He is in you, you are in him. Er ist in dir und du bist in ihm. Praise the Lord. Hallelujah. You know, he said, I know I'm already in you. Er weiß, dass er schon in uns ist. You need to be aber me. Du musst auch in mir sein. Amen. Jesus. Until you are in me. Wenn ihr in mir seid. If you are doing the job, it is flesh doing the job. Werdet ihr im Geist die Dinge tun, sonst werdet ihr sie im Fleisch tun. Amen. Amen. Do we listen to that today? Aber hören wir diesen Worten zu? That's why born again does not mean you just dass du wiedergeboren bist, heißt nicht, dass du dann direkt rausgehst und Gottes Wort kriegst. He said, don't go to Jerusalem. Geht nach Jerusalem. But go to a place. You got to also go geht nicht nach von Jerusalem weg. And be filled with the power because you know there are spirit of lies everywhere. Es gibt Lügengeister überall. That you are born again does not mean that spirit of lies cannot work in your life. Heißt nicht, dass dieser Lügengeist nicht in dir arbeiten kann. But if you are now filled, if you are now soaked in the Holy Ghost, wenn du getauft bist im Heiligen Geist, he is in you, you are er ist in dir und du bist in ihm. And you pay attention to him. Und du bist auch aufmerksam. He will lead you. Dann wird er dich auch führen. He will guide you. Er wird dich führen. Amen. Amen. It is no preaching in the flesh. Du sollst nicht im Fleisch predigen. It is the spirit preaching. Sondern es ist der Geist, der predigt. The word of God is not sharp until it is covered by the Holy Spirit. Gottes Wort ist nicht scharf, erst wenn es umhüllt ist mit dem Heiligen Geist. Praise the Lord. Ja. Then in verse 6. Vers 6. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, with thou. Amen. Praise the Lord. Will thou restore again the kingdom to Israel? Praise the Lord. You know, this Israel as a kingdom. Israel als Königreich. This Israel as a kingdom. Israel als Königreich. We have to understand it very well. Das müssen wir verstehen. This, you know, I explained it on Wednesday. Ich habe es am Mittwoch erklärt. Some of you have listened to the message. Wednesday's message. Some of you were here. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. They're asking him, will you restore again the kingdom? Sie fragen ihn, wirst du das Königreich wiederherstellen? You know, there are questions that people will ask that are so funny. Es gibt merkwürdige Fragen, die Menschen stellen. Because you don't even know how to answer them. Weil du nicht weißt, wie du sie because zu if you, if you look at what it says, the kingdom to Israel, who are the Israel? Das Königreich, die Königsherrschaft an Israel. Wer for, ist Israel? For the disciple, it is the natural. Denn the die Jünger haben Israel as a gedacht, dass Israel ein Land ist. But for Christ, it also is Jesus Christus as God's ist Israel sind is die Kinder Gottes im Geist. So to under, to tell them something here, to answer them, diese Frage zu beantworten, würden sie nicht because verstehen. They only know Israel as sie kennen Israel nur als Land and not Israel und nicht als as God's children. Als Kinder Gottes, als Erben. Because you need the Holy Ghost, denn du brauchst den Heiligen Geist. Um Israel is not Israel as a country. Nicht das Land ist, sondern als Kinder Gottes, die von denen Jesus Christus gesprochen hat. Halleluja. You know, there's also Israel as a name. Es gibt auch Israel als Name. It's called also called Israel. Jakob ist auch Israel. There's Israel as a name. Israel als Name. There's Israel as a country. Als Land. There's Israel as God's family. Aber als Gottes Familie. Amen. Amen. Here, if Jesus is going to answer them, he's supposed to the Israel you are talking about is different from the Israel I'm talking about. That the Bible talks about. Amen? Amen. But Jesus did not answer them. Aber Jesus hat ihn nicht geantwortet. Look at, he said in verse 7. Sieben. And he said unto them, it is not for you to know the time or the season which the Father has put in his own power. It is not for you to know when people are going to be saved, to not become Israel. Es ist nicht eure Zeit zu wissen, wann diese Leute errettet werden. Is somebody understanding? It's not for you to know. You know, but you preach the word. Du predigst einfach nur das Wort. It's not for you to know who, when, you know, when somebody is going to be saved. Salvation is what the kingdom is all about. Denn Errettung, darüber geht es im Königreich Gottes. Can somebody get it? Praise the Lord. Hallelujah. Then he said, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come. Because you need him to help you to understand all. Weil ihr braucht den Heiligen Geist, um das zu verstehen. No, the flesh will see Israel as wird Israel als ein Land sehen. Aber der Geist wird erkennen, dass die Kinder Gottes die wahren Israeliten sind. Praise the Lord. Halleluja. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And you shall witness unto me. Both in Jerusalem. You know, when the Holy Ghost is come upon you, when you are now witnesses, it's no longer the flesh, it's not the spirit that witnesses. Sondern der Geist. Amen. Bezeugt. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Amen. Do we believe? Dass wir nicht prägen sollten, bevor wir den Heiligen Geist empfangen haben. Do we accept that today? Akzeptieren wir das heute? Do we accept that without injecting the Holy Ghost? Also ohne den Heiligen Geist. Our job is so difficult. Unsere Aufgaben so Do we know the reason why our job is so difficult? Weshalb unsere Arbeit so schwierig ist? Why is it so difficult to love people? Weil es so anstrengend ist, Menschen zu lieben. You know why it is so difficult? Weshalb es so anstrengend ist? To be there for our brothers and sisters. Da zu sein für unsere Geschwister, for children. Für Kinder Gottes. Because we never enjoy the Holy Spirit. Weil wir nicht den Heiligen Geist sehen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. When Peter injected the Holy Spirit, als Petrus den Heiligen Geist eingeladen hat, kamen auf einmal so viele Fische in die Welt. The same sea. Obwohl es der gleiche See war. The same net. Das gleiche Netz. The same people. Die gleichen Leute. Well, what was different? Aber was war anders? The Holy Ghost der Heilige Geist war jetzt da. Christ was the Christus war der Unterschied. Let him be the one Lass du, dass er für dich arbeitet. Amen. Amen. Remind yourself of Erinnere dich an Jesus ständig. Of the Holy Spirit. Erinnere dich an den Heiligen Geist. Without the Holy Spirit, we cannot walk. Ohne den Heiligen Geist können wir nicht für Gott He arbeiten. Work with us. Er kann nicht mit uns He arbeiten. Walk in us. Er kann nicht in uns arbeiten. Allah do not believe the Holy Ghost today. Viele glauben nicht an den Heiligen Geist. Some don't believe it is a separate experience. Oder glauben nicht daran, dass die Taufe des Heiligen Geistes ein eigenes Gebet ist. They don't believe that it is a separate experience. Das ist ein eigenes Gebet ist. They don't believe that once you pray the prayer of salvation, you are baptized in the Holy Ghost. It's glauben, a big lie. Wenn du it's a big lie. Dass wenn du das Errettungsgebet betest, hast du direkt die Taufe des Heiligen Geistes mit dabei, aber es sind zwei unterschiedliche Gebete. And some, you know, some a lot of denominations they just ignore the Holy Spirit. Weil viele lernen ignorieren den Heiligen Geist einfach und sprechen gar nicht über ihn. Once you pray the prayer, wenn du das Gebet betest, they believe you already have the Holy Spirit. Glauben sie, dass du den Heiligen Geist schon hast? You already, it's true, you have the Holy Spirit. Bestimmt, du hast den Heiligen Geist. You, aber in dir. You are not in him. Aber du bist nicht in ihm. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Let us quickly go through some places before we close. Amen. Amen. In Acts 8, look at Acts 8. Apostelgeschichte 8. Acts 8, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salvation is different from baptism of the Holy Spirit. Die Errettung ist anders als die Taufe des Heiligen Geistes. Amen. They are different. And also having a key is different from you knowing you have a key. Ein Schlüssel zu haben ist ein Schlüssel zu haben und zu wissen, dass man einen Schlüssel hat, ist nicht das Gleiche. Amen. Amen. You know you can have a key. Du kannst einen Schlüssel haben. That key is just useless. Und der Schlüssel ist aber nutzlos. No, it's so important. Obwohl er wichtig ist. You know, God, children, you can't be a child of God and just it's as yes. It doesn't mean anything to you. Du kannst ein Kind Gottes sein, aber es bedeutet dir einfach nichts. In Acts 8. Und deswegen lebst du auch so. From verse 14 to 16. Apostel 8, 14 bis 16. Amen. Amen. About to help us to read Acts 8, 14 to 15, 14 and 15, 14 to 16. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kam hinab und betete für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen Herrn, des Herrn Jesus Christus, des Herrn Jesus. Praise the Lord. Halleluja. Now, when the apostles which were at Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent unto them Peter and John, who, when they were come down, prayed for them that they might receive the Holy Ghost. For as yet he was falling upon none of them, only they were baptized in the name of the Lord Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let us go to also Acts 19. Amen. Apostelgeschichte 19. Acts 19. Acts 19, from verse 1 to 7. I will quickly read. Amen. Amen. Amen. Amen. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus and finding a certain disciples. These are already disciples. Das sind schon Jünger. You know, disciple, what is the meaning of disciple? Das ist ein Jünger. Disciples means follower. Ein Nachfolger von Jesus Christus. They follow Christ, you see. These people, they were already disciples. Sie waren schon Jünger. Amen? Amen. And you know, then look at verse 2. Zwei. He said unto them, have you received the Holy Ghost since you believe? You are a disciple. Have you received the Holy Ghost? Ihr seid Jünger. Habt den Heiligen Geist schon empfangen, seitdem ihr wiedergeboren seid? Because a lot are disciples without the Holy Ghost. Viele sind Jünger ohne den Heiligen Geist. You can never work for God. Aber man kann nicht für Gott arbeiten ohne den Heiligen Geist. Amen. The flesh will be working. Das Fleisch wird arbeiten. You will never know the truth. Du wirst die Wahrheit nicht erfahren. Because the Holy Ghost is to help you to know. Der Heilige Geist muss dir helfen, die Wahrheit zu erkennen. He is to reveal the truth. Er muss dir die Wahrheit offenbaren. Amen. It is not only the pastor that is to have the Holy Spirit. Nicht nur der Pastor hat den Heiligen Geist, sondern jeder sollte eine Beziehung mit dem Heiligen Geist haben. He said unto them, "Have you received the Holy Ghost since you believe?" Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? And they said unto him, "We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost." Praise the Lord. Hallelujah. We have now, you know, people will say today. Leute sagen das auch heute. Was ist Heiliger Geist? And he said unto them, unto what then were you baptized? And he said unto John the Baptist. Praise the Lord. Hallelujah. They said, Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that they should believe on him, which should come after him. That is, on Jesus Christ. Amen? Amen. Can you help us to read verse 5? Merci. Apostelgeschichte 19. Okay. 19, then verse 5. 5. Vorlesen? Ja, vorlesen, danke. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. And verse 6, please. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie. Und sie redeten in Sprachen und weissagten. Praise es waren the Lord. Aber im Ganzen etwa 12 Männer. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hand upon them, the Holy Ghost came upon them, and they speak with tongues and prophesied. Praise the Lord. Hallelujah. Speaking in tongues is very, very important for children. Zungen zu sprechen ist sehr wichtig für Kinder Gottes. If you are speaking in tongues, it is your spirit that is speaking. Wenn wir in fremden Zungen sprechen, ist es der Geist, der redet. Deutsch, wenn wir Deutsch sprechen oder, if you are speaking English, oder Englisch, the language you understand, eine Sprache, die du verstehst, kommt sie aus deinem Verstand. It's coming from your mind. Amen. Amen. But if you are speaking in tongues, wenn du in fremden Zungen sprichst, from your spirit, kommt es aus deinem the Geist, part of you that is born again, der Teil von dir, der wiedergeboren ist, der errettet ist. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And God is spirit. Und Gott ist Geist. And it's only that part that is saved, that is born again. Und nur der Teil, der wiedergeboren ist, der Rest, der sieht alles. But no God. Der Gott kennt. That God is inside in dem Gott of ist. It. Amen. He's occupied with Jesus. Er ist umgeben von Jesus. If you are a child of God, wenn du ein Kind Gottes bist, Jesus ist Christ. Unser Geist Jesus Christus. Amen. Amen. But your mind. Aber unsere Gedanken, is where the problem da liegt das Problem. The old program is still in your mind. Das alte Programm ist immer noch da. Unsere alte Mentalität, unsere alten Charakterzüge. Und deswegen gehen wir in das Haus Gottes. You study the word of God. Wir gehen in Gottes Wort rein. You see, you listen to message. Wir hören uns Botschaften an, Botschaften der Wahrheit. So that your mind, damit unsere Gedanken will not have what your spirit erneuern, damit unsere Gedanken das haben, was in unserem Geist ist. Denn Jesus Christus in unserem Geist, das muss sich in unseren Gedanken manifestieren. Until Christ come to your mind, wenn Christus nicht in deinen Gedanken ist, like wirst du dich Satan immer noch so verhalten und so benehmen wie vorher. You will du wirst wie der Teufel reden. Du wirst so entscheiden, wie der Teufel es möchte. Du wirst der Stimme des Teufels gehorchen. Du wirst der Stimme des until Fleisches you gehorchen. Christ to come to your, erst to your wenn mind du zulässt, dass Jesus auch in deinen Gedanken ist. Amen. Amen. We are to allow the Holy Spirit to help us. Wir müssen zulassen, dass der Heilige Geist so uns hilft. Christ can be in our mind. Damit Christus auch in unseren we Gedanken ist. Wir brauchen ihn in unseren Gedanken. Since we have, you know, the world system is full. Das Weltsystem of Satan's system ist voll vom System des Teufels. And we have found all this in our mind. Und wir hatten all diese Sachen how to steal, how to hide, in unserem Kopf. How to hide what we are doing. Wie wir lügen, wie wir hinterlistig sind, wie you wir see, to, wie wir lästern, wie wir all diese Sachen sagen. Oh, you know how to, we know some of us we are experts. All diese Sachen haben wir jahrelang in unserem Verstand getragen. Ja, ich wollte was sagen, und zwar, dass die Spiritualität sagt immer die Wahrheit. Das, was aus unserem Verstand und aus den Gedanken kommt, ist ja das, wo wir uns oft getäuscht haben oder täuschen sehr oft. Und ich sage, wenn man sich auf diesen Heiligen Geist, Spiritualität mehr verlässt, dann hast du mehr die Wahrheit. Can you explain it, what you just said, Miss? Soll ich es nochmal wiederholen? Mind is always focused. Der Verstand ist alles manipuliert oder oft manipuliert. Exactly, exactly. Und die Spiritualität oder der Spirit in uns, der sagt uns oft die Wahrheit. Yeah, also man kann auch sagen, dass das innere Gefühl mm-hmm viel öfter die Wahrheit sagt wie der Kopf oder die Gedanken. Mm-hmm. Praise the Lord, I understand now. Amen. Amen. You know, our spirit is Christ. Unser Geist ist Jesus Christus, wenn wir wiedergeboren sind. If you are a child of God, wenn wir wiedergeboren if sind. You are a child of God, wenn du ein Kind Gottes your spirit bist, is Christ. Ist dein Geist Jesus Christus. But Christ is not in your mind, aber Christus until ist nicht dein you Gedanken. Know the truth. Erst wenn du die Wahrheit erkennst and now allow the truth, und zulässt, which is Christ in your spirit, dass die Wahrheit, to your mind, die in deinem Geist ist, auch in deinen Gedanken ankommt. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. He said they received the Holy Spirit. Sie haben den Heiligen Geist dort empfangen. It is a separate experience. Das ist etwas anderes. Ah. Praise the Lord. Halleluja. Ah, there's still a place I still want us to go. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, it will take us to another. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We are to hear the voice of the Holy Spirit. Wir müssen auf die Stimme des Heiligen Geistes. You know how you hear the voice of the Holy Spirit. Und wie machen wir das? It is by hearing the truth. Indem wir die Wahrheit hören. And obeying the truth. Und der Wahrheit gehorchen. The truth is the voice of the Holy Spirit. Die Wahrheit ist die Stimme Amen. Des Heiligen Geistes. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, sometimes I will say things. Manchmal sage ich Dinge. And those things, I question it and say, is this Christ? Und stelle diese Dinge in Frage, ob sie wirklich Jesus Christus sind. And you know, later the Lord will know. He tell me things before I even see them in the Bible. Der Herr sagt mir oft Dinge, bevor ich sie sogar in der Bibel lese. Amen. Amen. He tell me things before I see them Dinge, in the Bible. Bevor ich sie in der Bibel lese. You know, sometimes we want to say we know him. Manchmal wollen wir sagen, dass wir Gott kennen. Do we really know him? Aber kennen wir ihn wirklich? Amen. Amen. Do we really understand him? Verstehen wir Gott wirklich? Because he will tell you things. Er wird dir Dinge sagen. That you don't even know. Die du nicht kennst. Things that you don't, you know, I don't know. You will question is this very thing in the Bible? Und du stellst diese Dinge in Frage, ob sie wirklich in der Bibel stehen. When he told me to start this ministry. Als er mir gesagt hat, dass ich diese Gemeinde eröffnen soll. I did not see it in the Bible that said Grace, go and open ministry. Habe ich nicht in der Bibel gelesen, Grace, geh und öffne eine Gemeinde. I heard his voice. Seine Stimme gehört. He spoke to me. Er hat zu mir gesprochen. To start the ministry. Er hat mir gesagt, ich soll eine Gemeinde öffnen. Amen. That is how it started. Und so habe ich damit angefangen. I obey his voice. Ich habe seiner Stimme gehört. Amen. Amen. And there are a lot of things. Then I was even almost questioning him. Und damals habe ich ihn auch oft in Frage gestellt. Why should I even start any ministry? Soll ich überhaupt damit anfangen? Because I believe there are a lot of churches everywhere. Weil ich geglaubt habe, dass es viele Gemeinden gibt. Are they not enough? Sind es nicht genug Gemeinden? Because for me it doesn't mean that there should be a church here, church here, church here, everywhere church. Weil Amen. Ich will nicht, dass es Kirchen so gibt, es wie Kioske. Amen. Amen. But he said he just. He did not answer me that this is the reason why I said go and do it. Aber er hat mir den Grund nicht genannt, weshalb er mir das gesagt hat. But until the message started coming. Aber als dann die Botschaft then I knew why he said was ich verstanden, weshalb er wollte, dass ich die Gemeinde because of the truth. Wegen der Wahrheit. The real truth. In der wirklichen Wahrheit. How many churches today? Wie viele Gemeinden? Can you hear the real truth? Predigen wirklich die Wahrheit. That is only Jesus that can save. Wo es wirklich nur um Jesus Christus that geht. Jesus alone is dass your Jesus Savior. Allein dein Retter. That Jesus, you know, Christ himself Jesus is not a religion. Allein ist keine Religion. Jesus is not a religion. Jesus ist keine Religion. He said the kingdom of God is at hand. Er sagt, das Königreich Gottes ist nah. When he came. You know, now the kingdom of God is here. Und jetzt ist das Königreich Gottes the da. Kingdom is a country. Das Königreich ist ein Land. A kingdom is not a religion. Ein Königreich ist keine Religion. Praise the Lord. Halleluja. United, you know, United Kingdom. Das Vereinigte Königreich ist ein Land. There are kingdoms. Beispielsweise no, England. There are countries. Es gibt Länder. You see, die a kingdom is a ein Königreich. Is a kingdom is with a king. Ein Königreich besteht aus einem König. And the royal family. Ja. Genau, der königlichen Familie. Praise the Lord. Halleluja. People are running away from religion today. Aber Leute flüchten but they von don't Religion. Know Christ's kingdom. Aber sie kennen das Königreich Gottes nicht. They don't know that peace. Sie kennen diesen Frieden they don't nicht. Know the true God. Sie kennen den wahrhaftigen Gott they're running from religion. Sie flüchten if von they Religion. Taste Christ. Aber wenn sie Christus schmecken if they würden, taste his kingdom, wenn sie sein Königreich run. Schmecken würden, dann würden sie nicht rennen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. So many things he revealed to me. Viele Dinge hat er mir offenbart. He always speak to me. Er spricht ständig zu mir. You know, I said it the other day. You know, I was here, somebody became pregnant. You know, one of the children, you know, somebody was through fornication became pregnant. Hier in der Gemeinde ist jemand durch Unzucht schwanger geworden. And I called the baby bastard. Und ich habe das Kind ein Bastard genannt. I said, this is Bastard. Ich habe gesagt, das Kind ist ein Bastard. You know, when I left here, I was not happy about it. Als ich dann nach because der I could not understand it. Why should Predigt, I say something like that? War ich betrübt und besorgt über dieses Wort, was ich benutzt habe, weil ich nicht verstanden habe, weshalb ich dieses Wort benutzt habe. The Lord said to me, aber der hat mir gesagt, I was also a bastard. Dass ich selbst auch ein Bastard war, before I know him. Bevor ich ihn erkannt but habe. Now I'm no longer a bastard. Aber jetzt bin ich das nicht. That mehr. Anyone that does not know him is a bastard. Weil jeder, der seinen Vater nicht kennt, if you don't Bastard. Know Jesus as your Lord and your Savior, you are a bastard. Als deinen Herrn und Retter bist du ein Bastard. Praise the Lord. Du bist vaterlos. He revealed things to me that I don't even understand. But let Ich verstehe. Helping me to understand. Hilft mir, diese Dinge zu verstehen. Amen. And that's why once he tells me to do things, I go for it. So wenn er mir sagt, dass ich was tun soll, his mind, sometimes I look at it, that my voice want to search it and say, is it even in the Bible? Ich will nicht das hinterfragen. But I can hear the voice clean and loud. Ich weiß ganz genau, dass er spricht. Es ist Jesus Christus, der redet. I know his voice. Ich erkenne seine Stimme. Amen. Die Stimme ist fremd. Praise the Lord. Du hörst es nicht. We are to know the voice of our Wir müssen Father. Die Stimme unseres Know the voice erkennen. Of Jesus. Erkenne die Stimme von Jesus. You know, before this time, when I newly started, vorher, when I newly started the relationship with him, als ich noch neu in meiner Beziehung mit Jesus when war, he revealed things to me, I Dinge told people to ask, people ich that have been reading the Bible, Leute gefragt, die die Bibel lesen, weil ich habe Geschwister, die sehr viel Bibel lesen, und ich habe dann immer gefragt, ey, das und das hat mir der Herr gesagt, steht das in der Bibel, hast du das schon mal gelesen oder schon mal gehört? Because I've never heard this thing from ich habe das noch nie von Leuten gehört. I've never heard all these things from anybody. Ich habe das noch nie von jemandem gehört. I don't even know where they are in the Bible. Ich weiß noch nicht mal, wo das in der Bibel steht. These people will be telling me where they are in the Bible. Und dann haben die Leute, die ich angerufen habe, mir dann gesagt, ah doch, ich kenne diesen Bibelvers, ich kenne diese Stelle in der Bibel, wo Gott über genau über das hier redet, was du gerade sagst. Praise the Lord. Halleluja. You know, we are so used to common things. Aber wir sind gewöhnt an übliche Dinge. He will reveal things to you that are not common. Aber er wird die Dinge offenbaren, die unüblich sind. But we are so used to common things. Aber wir sind gewöhnt an gewöhnliche Dinge. But because it is not common, doesn't mean it is not true. Nur weil es außergewöhnlich ist, heißt nicht, dass es nicht Wahrheit ist. You know, he can reveal things to you and tell you not to even tell your natural mother. Er kann dir außergewöhnliche Dinge offenbaren und dir sagen, dass du es deinen natürlichen Geschwistern nicht sagen sollst. You know, if you are inviting people to places, wenn du Leute einlädst, whatever, if you want to do things, who are the people going to, you are going to invite first? Wer sind die Menschen, die du zuerst einlädst? Is it, you know, some of us is our brothers and sisters. Einige von uns erstmal so Geschwistern im Fleisch. And not in the spirit. Aber nicht im Geist. Praise the Lord. Halleluja. Let it be that Lass of the spirit. Lass du das vom Geist ist. Learn to live in the spirit. Lerne im Geist zu leben. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. There is a deep difference between the flesh. Es gibt einen großen Unterschied zwischen dem Fleisch. Preaching and the Holy Spirit preaching. Und wenn der Geist predigt. The flesh walking and the Holy Spirit. Wenn das Fleisch walking. Arbeitet und wenn der Heilige Geist arbeitet. The flesh doing things and the Holy Der Heilige Geist Spirit Dinge tut und wenn das Fleisch we Dinge saw tut. It with that of Peter. Das haben wir in dem Beispiel von Amen. Petrus und dem Netz eben read. Gesehen. You know, when the flesh was walking, als das Fleisch the die ganze Nacht gearbeitet there was hat, nothing. Da gab es kein Ergebnis. When the Spirit aber als der Geist the fish was so many that gab so viele Fische, they have to call other people to come and join andere it. Leute sogar helfen mussten, Let das Netz reinzuholen. Lass zu, dass es der Geist ist, der Amen. Durch uns arbeitet. Praise the Lord. Halleluja. And because of the lies everywhere today. Und wegen Lügen überall. You know when you say the Lord said to me. Wenn du sagst, dass der Herr dir etwas gesagt hat, wollen das Leute nicht mehr glauben. You know that. Ja. Amen. Amen. When you say the Lord said to me. Wenn du sagst, dass der Herr mir das gesagt hat. And now sometimes God's children are even afraid to say what the Lord said to them. Haben Kinder Gottes Angst. Because sagen, people will never believe gesagt, weil Leute ihnen das nicht glauben werden. Because people will want to know the religious people will want to talk about. Religiöse Menschen werden ihnen das ausreden. Christ's word is not a religious Aber word. das Wort von Christus, die Welt von Christus nicht religiös. To have religion is not to have is not having Christ. Religion zu haben ist nicht das gleiche wie Jesus Christus. That to have religion does not mean you have Christ. Weil du Religion hast, heißt das nicht, dass du Jesus People Christus hast. People ask me, do you have religion? Leute fragen mich immer, what was ist deine Religion? I don't have any religion. Ich sage mal, ich habe keine Religion. I only have Christ. Ich habe nur Jesus Christus. I am a child of God. Ich bin ein Kind Gottes und das ist das Wort. Praise the Lord. Halleluja. Because of the lies everywhere. Und wegen den Lügen überall. People don't want to believe the Holy Spirit still speak to them. Die Menschen nicht glauben, dass Heilige Geist He immer noch will redet. Tell you things er wird dir Dinge sagen. He will tell you to do things that you won't in the natural way. Der natürliche Mensch what nicht I'm versteht. Doing here, the message I'm preaching here. Weil das, was ich hier zum Some Beispiel of you tue, know how. Dass ich hier predige, das kann ich eigentlich nicht. That I can never be here Leute kennen mich und wissen, dass ich It's hier ohne den Heiligen Geist nicht sein könnte, um zu predigen. Das ist unmöglich für mich. Amen. Amen. That I thank God that Aber ich danke Gott, he never leave me, dass never er mich nicht verlässt, me. Dass er mich nicht he remain in me im Stich lässt, sondern er bleibt in mir für immer. My going or my coming mein in Ein- und Ausgehen ist Jesus Christus. Er umgibt mich Tag und Nacht. Praise the Lord. Halleluja. And my focus is so much on Und mein Fokus liegt auf ihm. Praise the Lord. Halleluja. Please, that should be for everybody. Und das sollte Amen. Für uns alle gehen. Again, because of the lies everywhere. Wegen den Lügen überall. People don't want to believe God's children. Wollen Leute Kinder Gottes nicht that mehr glauben. That we say this sagen, is what God said. Das hat mir Gott gesagt. And you know, some of us are even afraid to say this is what God said. Einige haben sogar Angst zu sagen, das ist das, was Gott mir gesagt hat. It is so sad. Und das ist traurig. For God's children to talk God's children out of what God's children said. Die Kinder Gottes ihnen das ausreden, so was Gott ihnen gesagt hat. That it doesn't fit you. The reason I don't even know. You are in the flesh, that's all. Because if you are really in the spirit, you know that all things are possible. Wirst du wissen, dass alles möglich ist für die, die glauben. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. We always want something that is so simple. Wir wollen Dinge, die einfach sind, die nachvollziehbar It's sind. Not what is simple. Aber es geht schon um das, was nachvollziehbar It is what is impossible ist. Es geht um das, was unmöglich ist. Das wird Gott von dir. What is impossible for you to do? Das für dich und Now, without him, you cannot was du do it. Ohne ihn eben nicht tun you will kannst. Need him du wirst to do ihn it. Brauchen, um das zu tun. I need him to be here. Ich brauche ihn, um hier zu sein. Without him, I Denn can ohne never ihn be könnte here. Ich nicht zero. Hier sein, not. Weil ich nichts bin. Praise the Lord. Halleluja. I thank him that I'm not without Aber ich danke Gott, dass ich nicht ohne ihn bin. Amen. Amen. We are looking for simple things to do. Wir suchen nach einfachen Sachen, die wir tun können. Stop doubting him. Aber hör auf, Gott anzweifeln. I thank God for Peter that ich danke Gott für Petrus, Jesus. Dass er hat Jesus nicht angezweifelt, als er gesagt hat, lass die Netze nochmal los. You know, even Peter did not even obey fully. Und Petrus hat eigentlich auch nicht vollkommen Jesus said, gehört. Nets. Jesus hat gesagt, lass die Netze nochmal los. But Peter obeyed just nets. Aber Petrus hat einfach nur ein Netz nochmal reingelassen ins Wasser. Jesus said, drop the nets. Jesus sagt, lass die Netze. You know how we argue with him. Manchmal diskutieren wir mit Gott. Amen. Amen. Listen to his voice. Aber gehorche seiner Stimme. The Holy Spirit Der Heilige Geist always. Redet ständig. He speaks to us. Er redet ständig. That you don't know where it is in the Bible does not mean ich weiß, it's not wo es in der Bibel steht, heißt es, dass es nicht wahr ist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. That there are lies alone is enough for us to believe that the Holy Spirit still speaks. Weil es eben Lügen gibt, zeigt uns, dass es auch die Wahrheit gibt und dass there die Wahrheit are, there are lies everywhere. Help is also to help us to know. You es know, hilft uns zu erkennen. To know that the Holy Spirit dass der Heilige Geist still speaks. Auf jeden Fall spricht. Amen. Amen. Stop doubting. Hört auf, God's children. Kinder Gottes Amen. Anzuzweifeln. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. We are to be in spirit with one another. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. So I think we close with this because of we still have a little time, but because of